Naja, aber die Mikro, ja, Probleme müssen wir vielleicht komischerweise, ach, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall geht es ja jetzt irgendwie und wir sind auch alle auf einem gleichen Pegel. irgendwie ist das Wort immer lustig, wenn man, man sagt, man ist auf dem gleichen Pegel. Denkt man irgendwie sofort immer an Alkohol, obwohl wir doch an Lautstärkeniveaus denken sollten. Ich denke zumindest. Ich habe ein bisschen Angst dabei, dass ihr wieder nur Tee dabei habt heute. Ja, richtig. Ich bin noch ein bisschen krank, beziehungsweise verschnupft, hört man vielleicht. Ja. Jochen, sag ich doch nur. Ich habe Bier. Ja, schön, ihr habt Bier. Ich habe das gehört. Ich würde ja auch lieber gerne Bier trinken. Aber ja, vielleicht sollten wir uns erst nochmal kurz vorstellen. Ich habe nämlich soeben gerade die Aufnahmetaste gedrückt. Ich finde, wir sollten, bevor wir aufnehmen, vielleicht nochmal ein paar Sätze sagen, wie wir, also unter uns sagen, wie wir das jetzt aufbauen wollen, Leute. Nö. Das ist alles hier eine Live-Situation. Genau. Wir sind doch ja nicht bei ZDF. Nee, ich finde, das, also ich finde, wir sollten einfach machen und irgendwann wird sich schon so eine eigene, da so ein eigener Rhythmus einstellen. Ich meine, das ist jetzt die zweite Folge, da kann man noch nicht, da wird noch nicht alles perfekt sein. Aber das wird sich so nach und nach, wird sich das schon einpegeln. Ich finde das irgendwie nicht so schön, wenn man jetzt von Anfang an sagt, so ist jetzt eine Struktur und so machen wir das jetzt. Weil dann fühlt man sich auch immer unterbewusst immer so, so in so eine bestimmte Richtung gedrängt, in die man vielleicht in dem Augenblick gar nicht will. Wenn ihr denn meint, genau. Dann eben anders. Also, dann sagen wir mal ganz offiziell, Fernsprecher Folge 2, und zwar mit Christian, in dem Fall sehr verschnupft. Ich hoffe, ich werde mich zusammenreißen können mit meinen Taschentüchern heute. Aus Berlin, soweit zu mir. Mit Henning aus Göteborg in Schweden und mit... Christian, Quatsch, mit Jochen aus Leipzig, Sachsen. Ja, sehr schön. Es ist mal wieder eine Freude, euch zu hören. Kommt ja leider nicht so oft vor. Ich habe mir das ja eigentlich ein bisschen regelmäßiger gewünscht, aber mein Gott, wenn es nicht anders geht, geht es halt nicht anders. Und ganz traditionell bei unserer 5000. Folge, die wir heute haben, brechen wir schon eine Regel. Und zwar die Bierrunde, denn zurückführend auf mein Schnupfen und meine leichte Erkältung habe ich nicht wirklich Bierdurst, deshalb bin ich heute der Einzige mit Tee, oder? Nicht ganz, ich habe Bier und Tee. Das ist ja auch eine schöne Mischung. Vielleicht sollte man das mal kombinieren. Das trinkt man dann nicht zusammen, sondern hintereinander. Nennt man das dann Teebier oder Biertee? Nö, das nennt man, erst trinke ich eine Flasche Bier und dann mache ich mich an meinen etwas abgekühlten Tee. Obwohl ja auch so warmes Bier ja auch sehr gesund sein soll, ne? Ach, hört man immer. Ich glaube, besser für den Magen soll das sein, ja. Trinken aber meistens warmes Bier. Das trinken eigentlich nur Alkoholiker, die schon Leberprobleme haben und die aber trotzdem weiter trinken wollen. Die machen sich dann Bier warm. Es soll aber auch gegen Erkältung helfen. Sehr schön. Ich muss gerade mal Teebeutel entfernen. Und zwar mache ich das in so eine komische Tüte. Das ist nämlich ein Abfallprodukt von einem Paket, was ich heute bekommen hatte. Das wollte ich nämlich erzählen. Und zwar ist das was ganz, ganz Wunderbares. Ich habe das nur vor ein paar Wochen im Netz gesehen, wie da jemand, also bei YouTube, wie da jemand mit rumgespielt hat. Und dann dachte ich, boah, sowas will ich auch haben. Vielleicht seid ihr da auch schon mal im Netz drüber gestoßen. Das ist nämlich angeblich ein Kultobjekt. Mir war es vorher nicht bekannt. Neo Cube. Schon mal gehört? Ne. Total also krass. Also der Magic Cube in 2.0 oder was? Ja, also eigentlich ist es gar kein Cube, ist also kein Würfel, sondern ein Objekt jeglicher Art, ja, wie man es haben will. Man braucht halt nur Fantasie. Also eigentlich sind es 216 Kugeln. Und zwar so kleine Kugeln mit einem Durchmesser von schätzungsweise, weiß ich nicht, so 4-5 Millimeter. Und die sind magnetisch. Und die sind extrem stark magnetisch. Die sind so stark magnetisch, dass man sie nicht in der Nähe von Festplatten aufbewahren darf. Und diese kleinen... Du hast das Ding nicht auf deinem Tisch liegen. Doch, ich habe es gerade in der Hand hier. Vielleicht hört man es auch. Ja, also das sind ganz viele kleine Kugeln, die hängen alle aneinander und die kann man quasi auch abziehen, dann bilden die so, so Ketten und aus diesen einzelnen Kugeln, die kann man aneinander formen zu beliebigen Objekten, zum Beispiel zu einem Würfel. Gibt's auch bei YouTube, mir war das gar nicht bewusst, das ist riesig. Also da gibt es Videos, die haben so 13 Millionen Abrufe, ja. Also unglaublich. Und das ist auf jeden Fall so eine Mischung zwischen Geduldsspiel und Entspannungsspiel und fantasieanregendes Kreativgerät. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ganz großartig. Und ich habe es heute bekommen und habe heute schon den ganzen Tag lang versucht, einen Würfel zu bauen. Es ist mir noch nicht gelungen, weil, wie sie gesagt, diese kleinen Kügelchen, die sind so stark magnetisch, dass die sich dann doch irgendwie immer anders formen, als man das eigentlich will. Aber ja, das ist, wollte ich jetzt irgendwie mal loswerden. Es ist ich schaue gerade nebenbei, wirklich habe ich mir auf, ich habe das natürlich gleich hier in die Welt getippt und bin auf der Seite gelandet, wo man es kaufen kann und gucke mir gerade das Werbevideo dazu an und ich überlege jetzt stark, wenn ich mir das kaufe, ob ich dann eigentlich noch ein Smartphone brauche, weil ich dann definitiv Beschäftigung habe. Wie viel Geld gibt man denn aus für so einen Kubus? Also ich habe jetzt 20 Euro dafür ausgegeben. Ja, das ist glaube ich so in dem Dreh, ja. Also ich, das, ja, kam, weiß gar nicht, ich glaube, kam das aus den USA oder aus England? Nee, das geht preislich ja auf alle Fälle noch. Ich meine, man fliegt für 10 Euro nach London hin. Es kostet jetzt aber auch mehr, ne? Ich meine, es gibt doch jetzt diese Umweltabgaben, die man zahlen muss seit 1.1. Ich glaube irgendwie ab, wenn man außerhalb von Deutschland fliegt, glaube ich 8 Euro pro Flug oder so. Aber bin mir jetzt auch nicht sicher. Auf jeden Fall muss man jetzt so eine extra Umweltsünderabgabe zahlen. Das macht die Umwelt zwar auch nicht sauber, nee. Es macht nur teurer zu fliegen. Und Ryanair hat deshalb auch schon irgendwie ganz viele Flüge gestrichen und will aus Deutschland jetzt irgendwie verschwinden, weil die dann eben nicht mehr so billig sind. Aber echt, total bescheuert. Fliegen sie halt die Chinesen. Die fliegen sowieso demnächst mehr als wir. Naja, die werden eh nach und nach hier uns alle aufkaufen, so wie das aussieht. Ich habe auch heute gelesen, ich glaube bei Spiegel Online war es, also ich habe es nur überflogen, dass 2010 der chinesische Staat mehr Kredite an, in Anführungszeichen, dritte Weltländer vergeben hat, als die Weltbank. Und zwar 110 Milliarden. Ich weiß jetzt nicht, ob es Dollar oder Euro umgerechnet waren. Aber kaum Yen. Nee. Obwohl ich auch nicht weiß, wie da die Umrechnung ist. Aber auf jeden Fall, ich glaube, 110 Milliarden Dollar. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ja. Das ist aber ungefähr nur, ich glaube nämlich, ich muss es also auf Deutsch, ich glaube, die Amerikaner schulden den Chinesen 2,5 Billionen Euro. Ey, mit den ganzen Zahlen, um ehrlich zu sein, ja, für mich haben die völlig die Bedeutung so verloren. Also, ich gucken, was sind das? 2 Billionen, das sind 2000 Milliarden. Das sind 2 Millionen Millionen. Also das kann man sich doch überhaupt nicht, also ne, was ist das? Das kann man sich genauso wenig vorstellen, dass halt, also die Zahlen haben da ihre Größe, also den Status verloren, genauso wie ich auch nicht verstehen kann, dass 15 Millionen Leute sich halt süße Katzenbabys auf YouTube angucken. Selbst da ist diese Relation irgendwie verloren gegangen, finde ich. Also, oder also komische Würfelspiele mit magnetischen Kugeln spielen. Ja, oder halt auch nur gucken, wie jemand anders damit spielt. Also. Ja. Sind wir jetzt eigentlich abgedriftet von eigentlichen Sachen, über die wir uns in diesem Podcast unterhalten wollten? Ja, sehr. Echt? Es ist ja nicht schlimm, aber ich sitze hier also ungelogen seit, sagen wir, 5 Minuten mit meinem Flaschenöffner in der Hand vor meinem Orbro-Brück-Mästerens-Öl. Okay. Ich würde auch, also ich würde es einfach nur gerne aufmachen. Ja, mach es bitte auf. Ich will es zumindest hören, wenn ich es schon nicht trinken kann. Hat man das gehört? Das hat man sehr schön gehört. Das hat sehr gut. Ein bisschen leiser. Ja. Und wie, nimm mal einen Schluck und die bitte schön die erste Assoziation, Geschmacksassoziation in 5 Worten bitte. Vielleicht muss ich vorhin noch sagen, ich habe es also vorhin auch noch nie getrunken, obwohl es hier aus der Gegend kommt. Es ist ein schwedisches Bier. Es ist, ich würde sagen, mild auf alle Fälle. Spucknapf. Noch kurz mit Wasser neutralisieren. Keine Ahnung, mild. Also kannst wie Limo. Klingt jetzt aber nicht irgendwie nach einer Schwedisch, sexy Bierbeschreibung. Schwedisch langweilig. Ja. Ich sollte da vielleicht noch ein bisschen üben. Also das kannst du so trinken, also wie Kölsch ist jetzt, also. Ich möchte nämlich sagen, dass ich habe schon 1-2 Schlucke genommen und ich kann 5-mal gut sagen als Beschreibung, aber mein Bier kann sich draufschreiben, das erste Pilz der Welt. Ohne jetzt weiter Werbung zu machen. Ja, dann. Das musst du jetzt aber schon mal konkretisieren, weil ich mir sage das nichts. Was soll denn das sein für eine Marke? Naja, wenn ihr wisst, woher das Pilz kommt, aus welchem Land, dann wisst ihr, dass das weiß ich leider nicht. Weißt du, Pilsener Urquell oder sowas? Oder? Es ist Pilsener Urquell, richtig, Henning. Oh. Da geht ein Sixpack Pilsener Urquell an dich. Echt? Das ist das erste Pilz? Also überhaupt? Pilz, ja, es kommt ja aus Pilsen und dem Pilz. Ja, das haben ja die Bayern haben das doch dahin gebracht. Das könnte auch so ein PR-Ding sein. Also ich hab auch nicht gesagt, dass das die Tschechen erfunden haben. Ich habe gesagt, dass es das heutige Tschechien ist, wo das herkommt. Vielleicht ist das die erste deutsche Braumeister war? Die erste Firma oder sowas. Was ich glaube, die Bayern nicht vorstellen kann. Die Bayern haben anders gebraut, glaube ich. Also die Bayern haben, die brauen auch heute auch noch eher so Weizenkram und und ich glaube, ich lass mich hier. Aber war es denn tatsächlich dieser bayerische Braumeister, was uns jetzt auch schon zum nächsten Thema bringen sollte? War es dieser bayerische Braumeister, der nach Pilsen gegangen ist, der tatsächlich selber die Idee hatte dazu? Oder aber hat er die Idee von anderen bayerischen Braumeistern her? Das vielleicht ist jetzt ist es ja auch, weil die einfach in Pilsen einen anderen Geschmack hatten und er mit seinem Weizen nicht ankam da und dann musste er eine andere Idee haben, sozusagen. Also die beste Erklärung für Bier fand ich ja eigentlich immer bei diesem Film hier mit Einstein Junior, heißt der glaube ich, ne? Wo er irgendwie die Atomspaltung entdeckt oder erfindet. Das ist so eine US-amerikanische Hollywood-Komödie. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Irgendwie hat er irgendwie mit einem Beil irgendwie ein Atom gespalten und zwar irgendwie so ein Hopfen oder ein Atom und dann ist da irgendwie ganz zufällig Bier draus entstanden. Und so ist in diesem Film erklärt, wie das Bier entstanden ist. Ja, klingt völlig schlüssig. Ich denke auch. Ganz großartig. Ja, schlüssige Erklärung. Finde ich auch. Auf alle Fälle darauf einigen, schön ist, was tschechisch ist. Also was das Bier angeht, auf jeden Fall. Also ich habe bis jetzt noch kein schlechtes tschechisches Bier getrunken. So ein geflügeltes Wort in Tschechien, habe ich mal gehört. Schön ist, was tschechisch ist. Allerdings wird das häufig... Ja, das gab es ja in Deutschland auch mal mit dem über alles, ne? Ja, ich glaube, das hat, ob das wohl die gleiche... Ja, das ist sicherlich auch irgendwie aus dem Nationalismus da im 19. Jahrhundert rausgewachsen. Aber ich glaube, in manchen Städten oder Stadtteilen, die noch sehr sozialistisch geprägt sind, ist das vielleicht auch eher so ein sarkastischen Unterton, wird das dann gesagt. Ja, das habe ich auch gehört. Ja. Also nicht Prag. Prag ist wirklich schön. Aber. Ja, so. Aber eigentlich wollten wir ja dann doch mit dieser Idee des Biers, wolltest du, glaube ich, zu einem Thema überleiten, ne, Henning? Ja, genau. Wir haben uns nämlich vorgenommen, über Ideen zu reden. Also schon im letzten Podcast, da haben wir die letzten 3 oder 4 Minuten darauf verwendet, dieses, wie ich finde, bombastische Thema nur so ganz leicht anzureißen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, rauszuschreiben, mit was das da bei uns geendet hat. Du, Christian, hast gefragt, wie kommt man eigentlich auf bestimmte Ideen? Und ich habe darauf gemeint, das ist eine blöde Frage, da kann doch niemand drauf antworten. Soll ich einfach mal meinen Gedankenbrei dazu hergeben? Genau. Ich glaube, beim letzten Mal noch relativ... Habe ich da überhaupt nichts zu gesagt? Doch, das führt bei mir, ich hab was aufgeschrieben, weil ich so ein schlechtes Gedächtnis habe. Von dir sind auch noch ein paar Zitate dabei, die sind aber, ich glaube, erst auf der zweiten Seite. Ah, okay. Ja, dann warte. Leg mal los. Ich sag einfach mal irgendwas und ihr grätscht mir dann irgendwann ins Wort, wenn ihr meint, dann gäbe es etwas zu sagen. Also, ich sag, es ist eine blöde Frage, wie kommt man auf bestimmte Ideen, das kann doch niemand so richtig beantworten. Da müsste man nämlich auch sagen, es liegt daran, dass ich da und da aufgewachsen bin, unter dem Einfluss dieser und jener Leute stand, in einer bestimmten Kultur zu Hause bin, am Abgabetag meines bestimmten Kunstprojektes oder was auch immer das war, besoffen war, keine Ahnung. Also ich glaube, dass es nicht immer, aber in vielen Fällen schwierig sein könnte, den Grund einer Idee zu finden. Also wir können höchstens so ein bisschen nach Auslösern suchen. Also ich weiß nicht, wir sitzen dann vielleicht in irgendeinem Hörsaal und wir hören einem Zimmermann zu, der uns was erzählt von der Beschaffenheit von Hölzern. Da können wir noch so angestrengt zuhören. Also wenn wir nie gelernt haben, Hammer und Nagel zu benutzen, werden wir auch unsere Hundehütte nicht bauen können. Aber es gibt doch immer ein, also vor einer Idee gibt es doch immer ein Problem. Ob das Problem, also ob das Problem jetzt direkt zu der Idee führt, die das Problem löst, ist eine andere Frage, aber es gibt doch immer ein Problem, oder? Also, was auch eine Idee auslöst. Also wir haben ja dieses... Ja. Ich wollte gerade noch was zu dieser Situation im Hörsaal sagen, wo da jemand mir, der irgendwie fernab jeglichen Faches, was irgendwie Holzbearbeitung angeht, ist. Wenn ich jemanden hören würde, der mir irgendwas über Holz erzählt und ich gar nicht weiß, wie man handwerklich irgendwie damit umgeht, sprich gar keine Vorkenntnisse habe, könnte ich mich aber dennoch inspiriert fühlen, beziehungsweise das Wissen, was er dort verbreitet, auf eine ganz andere Art und Weise für mich verinnerlichen und quasi eine Idee auch zweckentfremden, was ja oft genug getan wird. Guck mal, wie viele technologische Entwicklungen es gab, die für einen bestimmten Zweck konzipiert waren, die aber letztendlich ganz anders genutzt wurden. Ich würde dir fast schon sagen, das finde ich sogar unvermeidbar, diese Sache. Allerdings denke ich schon, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass du an irgendetwas andocken kannst, wenn du über ein bestimmtes Gebiet, also hier den Malholz, bereits dir konkrete Gedanken gemacht hast. Inwiefern? Also warum sollte ich mit dem Input von jemandem, der irgendwie über Holz redet, mehr damit, kreativ und... Ich versuche mal ein anderes Beispiel. Man könnte sagen, da spricht jetzt keiner über Holz, sondern da spricht Luhmann. Sehr viel besser. Der erzählt uns irgendetwas von Kommunikation. Und der uns, sagen wir mal, mit seinen Ideen über Kommunikation inspiriert, also die Wahrscheinlichkeit, dass er uns damit inspiriert, ist wesentlich größer, wenn wir vorher schon mal was von Soziologie gehört haben. Das heißt ja nicht, dass wir dann nicht auch sagen wir in dem Punkt herausfinden können, oh Mann, der Luhmann, der spricht das R so besonders schön aus. Ich möchte das jetzt in Zukunft auch tun, und zwar aus genau diesem und jenem Grund. Und deswegen, das ist auch aus irgendeinem Grund dann für mich besonders besser im Umgang mit anderen Menschen. Also keine Ahnung, du kannst ja, oder der hat eine besonders schöne Frisur, der Luhmann, und denkt sich, Mann, ich, der ich ja Friseur bin, könnte mir ja diese tolle oder was auch immer auch mal schneiden. Okay. Ich habe so richtig deinen Punkt immer noch nicht. Ich habe mich aber bemüht, oder? Du hast dich bemüht. wollen wir versuchen, das noch weiter klar zu machen? Oder vielleicht wird es ja auch klar im Rahmen. Ich glaube, vielleicht sollten wir einfach nochmal die Frage, die uns überhaupt dazu bewegt, darüber reden zu wollen, wie Ideen entstehen, nochmal irgendwie auf den Tisch bringen. Das war ein Kunstprojekt. Die uns auf die Frage gebracht hat, war ein Kunstprojekt. Genau. Ja. Also du hattest ja, Jochen, letztes Mal erzählt, in Leipzig diese Kunstausstellung, bei der du warst. Ist ja auch egal. Es ging um ein Kunstprojekt, was ein Künstler gemacht hat. Du warst dort und du hast das irgendwie erklärt, worum es da geht. Und ich fand das irgendwie ganz interessant und habe mich dann gefragt, okay, das Projekt an sich finde ich jetzt irgendwie gar nicht so interessant. Aber was ich daran viel interessanter finde, ist, wie verdammt nochmal kommen Künstler auf solche Kunstprojekte? Wo nehmen die ihre Idee her? So ein komplexes Konzept zu entwickeln, was dann irgendwie auch stimmig ist von Anfang bis Ende und letztendlich vielleicht sogar ein Objekt oder eine Präsentation hat, die andere Leute auch verstehen oder beziehungsweise nachvollziehen können oder halt als Kunstobjekt wahrnehmen. Sprich, wie kommen solche Ideen zustande? Wo kommen die her? Vor allem, wenn man davon vielleicht noch sogar davon ausgeht, dass es so originäre Ideen sind, also noch nicht so dagewesene Sachen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Die sind ja nochmal, das sind ja richtig die richtigen Ideen, ne? Das irgendwie so Innovation. Das ist ja auch, ist doch eigentlich auch eine Grundfrage, die, also selbst bei denen, die nicht so total herausragend krass sind und wo man denkt, wow, was für eine krasse Sache, sondern auch so die ganz abstrakten kleinen Kunstwerke, wo du denkst, Mensch, das hätte ich aber auch herstellen können. Wo dann aber immer ist, aber die Idee hatte ich nicht. Ja? Also zum Beispiel irgendwelche. Es gibt einen Künstler, der alles so stark abstrahiert hat, dass er halt einen Baum sozusagen in Quadraten gemalt hat. Ja, und das ist total einfach zu malen, das, was er gemalt hat. Aber die Idee dahinter, die und ist wahrscheinlich ja auch den Arbeitsprozess, genau. Die Entwicklung des Konzepts irgendwie in immer einen stärkeren Grad Abstraktion zu entwickeln, um dann irgendwann dort hinzukommen, wo er dann am Ende war. Ist auch definitiv, der Künstler fällt mir natürlich jetzt nicht ein, aber jeder kennt das, das sind einfach diese Quadrate mit verschiedenen Farben. Das ist halt total in die Pop-Art übergenommen worden, das fällt der Künstler nicht ein, aber kennt jeder. Ja. Darf ich nochmal einen Lösungsversuch probieren? Mhm. Ja, bitte. Also die Antwort darauf wäre, also wie kommt man auf so eine Idee, ist die gesamte eigene Geschichte. Gefolgt von Offenheit gegenüber bestimmten Reizen, beziehungsweise die Möglichkeit, bestimmte Reize zu verstehen, in diesem Fall auch irgendwie zu verstehen, also um da mal eben an das, was wir eben schon hatten, wieder anzudocken. Dann diesen bestimmten Reizen noch tatsächlich ausgesetzt zu sein und hinterher daraus zunächst für sich selbst irgendetwas Neues ableiten zu können. Das ist dann die Idee. Also Kultur, Auslöser, Idee. Also ist das schon so eine exogene Erklärweise, also eine Erklärung, die du jetzt argumentierst. Also dass quasi, dass es keine innere Inspiration gibt, dass es immer ein externer Einfluss ist, der auf dich einwirkt und irgendwas in dir hervorruft, was du dann wiederum nach außen bringst, indem du eine Idee manifestierst. Exakt. Das, also ich glaube, da sollten wir später vielleicht nochmal drauf kommen. Also ich werde später noch was dazu sagen können, was noch ein bisschen radikaler klingt. Aber das glaube ich eigentlich auch. Also ich glaube, dass ein Mensch, also es ist ja ganz oft so, Künstler zum Beispiel, ne, oder auch Schriftsteller, hört man immer, ja, die müssen sich zurückziehen, irgendwie in eine kleine Hütte im Wald, um ganz für sich alleine zu sein, um irgendwie tolle Bücher schreiben zu können oder um was Tolles, eine tolle Idee zu bekommen. Da kommt da sowas raus wie bei The Decemberists. Nee, aber davon abgesehen, ich glaube, wenn man das ganz radikalisieren würde, sprich, wenn man einen Menschen komplett isolieren würde von der Außenwelt, von jeglichem kulturellen irgendwas Einfluss und im Wald zu sein, ist ja auch ein Einfluss, den man trotzdem noch hat. Also das geht ja eben gar nicht. Also stell dir vor, du setzt jemanden in einen dunklen Raum und ohne jegliche, ohne Ton, ohne visuelle, ohne audiovisuelle Eindrücke und ohne Kommunikation mit anderen Menschen, kann der trotzdem natürlich noch kreativ sein. Aber ich glaube, dass das dann aufgrund von Erinnerungen an das frühere kulturelle Leben auch damit zu tun hat. Ich glaube, wenn man einen Menschen von Anfang an, also von der Geburt an, so Kaspar Hauser-mäßig isolieren würde, würde der auch nicht Kreativität, Kunstfertigkeit und sowas alles entwickeln können. Ich weiß nicht, ob du auch so weit gehen würdest, Henning. Ja, definitiv. Henning würde auch wen einsperren. Nein, ich meine mit der Argumentation, das war jetzt eine Du fällt darauf erstmal einen Schluck Bier. Auf dich, Jochen. Okay, das war jetzt nicht zu überhören. Hast du jetzt das Mikrofon verschluckt oder die Flasche? Nee, ich habe das nur direkt vom Mikro gemacht. Also bitte redet weiter. Ich würde auch wenn Christian Henning jetzt gemeint hat mit, würdest du so weit gehen? Ich würde auch so weit gehen. Ich würde sagen, dass es nicht, dass ein Mensch alleine das nicht schaffen würde, glaube ich. Also okay, und wenn er überhaupt keine Einflüsse hätte und also das ist ja das Ding, das ist ja sowieso schon mal ein unmögliches Szenario. Ja, also du kannst natürlich einen Menschen, aber wie Kaspar Hauser einsperren, aber du kannst einen Menschen nicht einsperren und ihm nichts zu fressen geben und dann, weißt du, und selbst dadurch war ein Einfluss da. Also, aber wenn halt nichts, wenn man das Radikalste überhaupt jetzt nehmen würde, auch wenn es unmöglich ist, da würde gar nichts entstehen. Ich glaube, es würde wirklich nichts entstehen, obwohl die Voraussetzungen da sind, so wie bei jedem anderen auch. Aber das Gehirn kann ja gar nicht irgendetwas herstellen, also irgendwelche Dinge verbinden, sozusagen, wenn kein Einfluss da ist von außen. Ja. Und das ist ja irgendwo dann jetzt, sagen wir mal, die neurobiologische Erklärung auch für Ideen, dass irgendwelche Synapsen sich verbinden, ja, also irgendwas Neues zusammenkommt, was so noch nicht da war. Mhm. Das ist ja so ein bisschen, das ist jetzt natürlich so ein bisschen amateurhaft, auch so ein bisschen Semi-Wissen, aber. Aber was ich, daran noch viel faszinierender finde, ist, wenn man diese Idee jetzt weiterspinnt, dann kommt man ja eigentlich irgendwann zu dem Schluss, dass sowas wie zum Beispiel ein Urheberrecht oder Leistungsschutzrecht, diese ganze Diskussion ja eigentlich irrelevant wird. Und dass auch das Rechtssystem sich so einer Ansicht ja gar nicht beugt, sondern eben eine ganz andere vertritt. Also ich stimme dir absolut zu, aber ich meine, es ist jetzt auch kein Wunder, dass gerade wir uns jetzt an diesem Punkt zustimmen. Aber zu behaupten, ein selbst geschaffenes Kunstwerk sei wirklich nur das eigene, ist geradezu absurd. Also es gibt ja immer irgendwelche Einflüsse, die das erst möglich machen. Ich finde auch, das sollte eigentlich immer über allem stehen. Also nehmen wir Lennon und McCartney, die sind verantwortlich für Love Me Do. Und ich würde auch ganz sicher sagen, ohne sie wäre Love Me Do überhaupt nicht entstanden. Allerdings wäre es auch ohne die Vielfalt älterer Ideen, also bis hin zur Erfindung der Gitarre, überhaupt nicht denkbar. Die kollektive Errungenschaft, die an diesem Ding Love Me Do, also die kollektive Errungenschaft, die Love Me Do überhaupt möglich gemacht hat, geht im aktuellen Urheberrecht völlig unter. Ja, aber das Urheberrecht schützt ja auch eine Vermarktung, ja. Also eine, das ist ja, also da, ich stimme da auch völlig zu, aber das Urheberrecht, so wie wir das heute haben, schützt ja nur eine Vermarktung einer bestimmten Idee und blendet das natürlich aus, weil man das kollektive Gut und die ganze, wie du das meintest, die ganze Entwicklung sozusagen bis zu einer bestimmten Idee, die das überhaupt möglich gemacht hat, das nicht vermarktbar ist, außer man teilt einfach durch alle, was ungefähr bei null rauskommen würde. Also ich meine so, also wenn jeder an allem Anteil hat und jeder würde immer von allem einen Anteil bekommen, würde im Endeffekt nichts aber übrig bleiben. Verstehst? Was dann helfen würde, ist Fairness. Also einfach so ein bisschen Aufrichtigkeit bei dieser Sache. Ich meine, es gibt ja viele Künstler, die sowas tatsächlich machen. Man braucht ja nur mal ein Buch aufzuschlagen und da steht vorne dann so etwas drin wie, ich widme dieses Werk meiner Muse Uschi oder sowas. Und, oder man muss sich Dankesreden in Hollywood anhören. Oh ja, ich danke besonders meinem Produzenten, meinen Eltern und was weiß ich nicht. Die Leute versuchen sich an dieser unglaublich langen Liste. Und ich finde, das ist ja im Grunde genommen schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, definitiv. Also sehe ich auch. Es wäre sau spannend, wenn man einen Künstler irgendwie mit einem, wir nehmen einen One-Hit-Wonder, damit es einfacher ist, der einen Hit hat sozusagen und dann macht er mit Millionen. Ja? Und dann versucht er dieses Geld, also nicht nur Danke zu sagen, sondern versucht das Geld aufzuteilen durch genau die Menschen, die er noch erreichen kann, die das Ganze möglich gemacht haben. Also das fände ich mal ein verdammt spannendes Projekt, weil es wäre mal schön zu sehen, ob jeder wenigstens noch einen Euro abkriegt. Oder ob es mehr als 2 Millionen Menschen sind, die gebraucht werden, um einen Song möglich zu machen. Also jetzt wirklich angefangen vom demjenigen, der die Saiten baut, ja, um es einfach zu machen für die Gitarre, bis zu demjenigen, der den Computer gebaut hat, mit dem das Musikvideo geschnitten wurde. Aber ich glaube nicht, dass es möglich ist. Also sind wir jetzt ja auch schon fast bei Matt Ridley, ne? Genau. Und da, wenn ich da nochmal anknüpfen darf gerade, das finde ich eine sehr tolle Idee, die man auch mal wirklich vielleicht sogar umsetzen könnte. Jetzt nicht mit dem Geld, sondern man, stell dir doch mal vor, man kontaktiert einen mehr oder weniger bekannten Künstler und bittet ihn mal, in sich zu gehen. Und dass der Künstler sich dann versucht zu erinnern, was ihn inspiriert hat. Und zwar wirklich alles. Also ich glaube, das wäre eine unendlich lange Liste. Also nicht nur inspiriert, sondern was er auch gebraucht hat, wie du es gerade gesagt hast, um ein bestimmtes Werk zu vollenden. Vom Anfangspunkt der Idee. Die Liste kann man nicht erstellen. Ne, ich glaube, mit sehr viel Zeit kann man die erstellen, aber die nachdem man die quasi veröffentlicht hat, wird, also weiß ich nicht, eine Woche später kann einem auch nochmal was einfallen und die könnte man ja erweitern, diese Liste. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, wenn man sich wirklich sehr bewusst damit auseinandersetzt und keine Ahnung, das wird wahrscheinlich darauf zurückgehen, bis zu einem Moment in der Kindheit, wo man irgendwie auf einer Wiese saß und irgendwie, ein Gespräch mit einem Schulfreund hatte, was einem letztendlich letztendlich doch irgendwie sehr weit auch begleitet hat in seinem Leben. Ich denke, dass es da ganz sicher eine Wahrheit gibt, aber dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, diese Wahrheit komplett zu erfassen. Also nehmen wir wieder Love Me Do. Und genau deshalb finde ich es so interessant. Wenn Paul McCartney die englische Sprache nicht beherrscht hätte, hätte er auch nicht diesen Text schreiben können. Genau deshalb, genau das, also das könnte man quasi als Kunstprojekt sogar machen, weil das würde wiederum in Anführungszeichen beweisen, dass es sowas wie ein eigenes Werk, eine eigene Erschaffung, also sowas wie ein Urheberrecht gar nicht geben kann. Einfach nur, um das, was wir gerade besprochen haben, irgendwie nur zu untermauern. Und das fände ich irgendwie eine tolle Sache, wenn man das mit einem bekannten Künstler machen würde. Ja, und wenn man es doch sagt, dieses Werk ist meins und nur meins, ist es im Grunde genommen nur anmaßend, so Oscar Wilde-artig. Ich habe nichts zu verzollen, außer mein Genie. Ja. Obwohl er im Endeffekt da nichts Falsches gesagt hat, weil er ja ganz klar sagt, dass Oscar Wilde doch eigentlich nur, dass er vielleicht, also er sagt das Genie, das ist jetzt natürlich ein bisschen überheblich, aber er sagt, alles, was ich habe, ist das, was ich bin, und Genie gut von der Definition her ist so die Einzelperson, die irgendwas erschaffen hat, aber im Endeffekt ist ja auch, dass, also ein Genie kann auch nur durch Inspiration erschaffen, und da er sagt, ich habe nur das Genie, was man ja auch übersetzen könnte mit, ich habe nur mein Gehirn, was halt so etwas erschaffen kann. Ja? Okay. Und im Endeffekt sagt er ja gar nicht, dass ihm alles gehört. Er sagt nur, ich habe nur mich sozusagen, der erschaffen kann. Das mag durchaus sein. Also es ist nur so, ich hab's erst einfach einen anderen Schluss daraus gezogen, was jetzt auch schon wieder an das Früheres andockt. Also, dass er damit geradezu sagt, ich brauche gar keine anderen Einflüsse. Aber wie gesagt, das ist nicht so, das ist nicht deutlich genug, um das tatsächlich herauszufinden. Ja. Ich wollte nur mal kurz anmerken, wir haben jetzt gerade die Halbzeit überschritten. Dann machen wir doch mal TED, oder? Ja. Also ich meine, eigentlich brauchen wir jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, weil so diese, dass wir eine immer größer werdende, differenzierte Gesellschaft haben, auch zum größten Teil aufgrund von Arbeitsteilung, und dass eigentlich ein Produkt oder das Endergebnis einer Idee eben aus so vielen Einzelideen besteht, die in ihrer Summe mehr sind als die einzelnen Teile. Genau diese These haben wir ja mehr oder weniger gerade dargelegt, und das ist eben auch die These, von Matt Ridley, der bei TED gesprochen hat. Also das, ich habe es vorhin schon ein bisschen versucht deutlich zu machen, aber es ist, glaube ich, noch nicht ganz so deutlich geworden. Matt Ridley macht ja noch ein bisschen was anderes. Also er redet darüber, wie etwas entstanden, also nicht darüber, wie etwas entstanden ist, sondern vielmehr wie aus Ideen zusammengesetzte Produkte sich so verbinden. Also er nennt das ja When Ideas Have Sex. Und es geht ihm da weniger um die Ideen, es geht ihm ja vielmehr in seinem Vortrag vielmehr um den Sex. Das ist ja weniger, ich meine, das ist ja auch nicht verwerflich. Richtig. Ja, es geht auch übrigens auch im doppeldeutigen Sinne, dieser Titel heißt es auch. Nicht, dass sie sich nur zusammentun, die Ideen, sondern er sagt auch in diesem Beitrag, wenn Ideen Geschlechter haben. Weil auch ein ganz wichtiger Punkt bei ihm ist, dass es eine Gesellschaftsteilung gab, bei denen, wie sagt man, Arbeitsteilung zwischen Geschlechtern. Genau, ja, eine Arbeitsteilung schon, aber ich meine jetzt dass die Rolle des von Mann und Frau zum Beispiel, dass die bei ihm nur so Mittel zum Zweck sind, um diese Metapher des Sex, die Ideen haben, irgendwie am Leben zu halten. Ich glaube aber gar nicht, dass er das daraufhin so festmacht. Ich glaube, was er eigentlich damit meint, ist, dass dass sich Gegensätze, also gegensätzliche Konzepte und gegensätzliche Muster im, so wie er das ja nennt, im Collective Brain, also in, ja, wie könnte man das soziologisch in Durkheim übersetzen, so könnte man ja durchaus. Ich meine, der hat ja auch von Kollektivität, also diese, das halt eben einfach so die, das, was Gesellschaft ist und das, was auch ein Produkt einer dass eben Ideen ein Produkt einer Gesellschaft sind und eben nicht irgendwie ein Produkt eines, einer Einzelperson. Und dass eben konträre Ansätze, konträre Konzepte und Ideen sich auch verbinden können und was völlig Neues erschaffen, was wiederum in der Summe mehr ist als die einzelnen Teile. So. Ich meine auch, dass er das so gesagt hat. Ich hätte vielleicht noch ein besseres Beispiel dafür, wenn ich das mal kurz an... ich muss erst nochmal, aber trotz allem glaube ich, dass es eine ganz große Stärke des menschlichen Daseins ist, dass es gerade so ein starker Gegensatz da ist zwischen Mann und Frau, dem sich der Mensch bewusst ist. Ja, also es gibt natürlich auch Erpel und Ente und die sind auch sehr unterschiedlich, aber Mann und Frau sind sich, oder menschliche Wesen sind sich dessen total bewusst, ja, also dass es Unterschiede gibt. Dem würde ich widersprechen. Dem würde ich widersprechen. Ich würde da sehr gerne drüber reden, aber ich habe, was heißt, nee, ich habe nicht die Angst, ich habe die völlig realistische Befürchtung, dass dieses Thema zu groß ist für unseren Podcast. Ja, ich will einfach nur die Stichworte über die Geschlechterfrage sprechen. Also schon alleine, ich brauche nur ein Wort sagen, und zwar Transgender. Und das Selbstbild oder die Selbstwahrnehmung von Geschlecht. Konstruktivismus und so weiter. Ich würde gerne was dazu sagen, meine Schnauze halten darüber. Ja, ich möchte mich nicht hier so klingen, als würde ich nämlich Transgender ausschließen, weil das ist doch genau das, was ich meine. Es gibt ein Bewusstsein für ein Geschlecht. Ich habe nicht gesagt, dass es nur Mann und Frau geben soll, sondern es sogar bei Menschen ein Bewusstsein gibt für, ich fühle mich dem nicht zugehörig, ich fühle sogar da etwas Neues entwickelt wird. Und dadurch, dass wir wissen, dass Transgender gibt und das auch tolerieren, ist das doch für das Kollektiv doch wieder interessant, weil es doch wieder eine Weiterbildung ist. Ich will ja gar nicht so klingen, als wie es gibt hier eine Rollenteilung und die Frau muss in die Küche und der Mann muss der Beschaffer sein, weil das ist es ja gerade nicht. So, das ist ja wirklich nur Mittel zum Zweck. Aber das Thema sollten wir trotzdem dann bitte anders besprechen. Ab jetzt, genau. Bitte. Okay, dann sollten wir das mal auf unserem Zettel festhalten. Vielleicht könnten wir da auch mal einen guten Gesprächspartner dazu holen, der sich da wirklich auskennt. Das finde ich auch mal ganz spannend. Eva Herrmann. Ja. Ob die zur Verfügung steht. Ja, wir könnten, oder ja, oder hier schön. Diese andere Frau da. Ich habe ja am Freitag mit einem lesbischen Pärchen aus Indonesien Bier getrunken. Und da haben wir uns auch über sowas unterhalten. Vor allem in der indonesischen Gesellschaft wieder so Queer-Bewegungen und sowas wahrgenommen werden. Das war sehr, sehr spannend. Ich würde es aber tatsächlich gerne verschieben wollen. Ja, machen wir. Gut, wollen wir jetzt einen ganz groben Cut machen und sofort... Nee, Henning will ja erst sein Beispiel noch anbringen. Ach so, stimmt. Also, na, ich weiß, es ist jetzt fast schon so ein bisschen... Also jetzt haben wir so viel gelabert wieder, es ist fast... Ist ein Klump fast jetzt. Wir müssen echt schon wieder... ich muss versuchen, das jetzt irgendwie wieder mit Heißkleber anzukleben an das, was wir vorher jetzt gemacht hatten. Ich hab nämlich... also wie schon gesagt, dieses Geschlechterbeispiel, was der Ted-Mann, wie heißt er jetzt gleich? Matt Ridley. Ja, Matt Ridley. Bringt vielleicht ein bisschen missverständlich sein kann. Also wie man sich so selber mit Ideen befruchten kann, da ist mir was anderes so eingefallen. Und zwar Monty Python. Genau gesagt ist mir der Parrot-Sketch eingefallen. Ich hoffe, dass das allen ein Begriff ist. Also der vielleicht berühmteste Monty Python-Sketch. Hattest du den rumgeschickt? Den Sketch selber habe ich nicht rumgeschickt, aber wir können ihn ja sowieso verlinken und euch ist er bekannt, oder? Ich glaube schon. Also jetzt, ich kann mich jetzt nicht direkt erinnern, aber ich bin mir sicher, wenn ich sehen würde, dann. Es geht einfach darum, dass ein Tierhandlungsbesitzer einem anderen, also einem Kunden, einen toten Papageien verkauft hat und der kommt in den Laden zurück, um sich zu beschweren. Yeah. Der Besitzer der Tierhandlung leugnet, dass der Papagei tot ist und der Kunde versucht ihn davon zu überzeugen, dass dieser Papagei tatsächlich tot ist. Also es ist im Grunde genommen auch gar nicht so wichtig, um was es in diesem Sketch geht. Es geht mir jetzt darum, wie sind die Leute überhaupt auf die Idee gekommen? Geschrieben haben den Sketch nämlich John Cleese, der nebenbei bemerkt pleite ist, wie ich gerade gelesen habe. Was? Wie kommt denn das? Weil das ist seine dritte Scheidung oder so etwas und die war dann zu teuer. Okay. Und auch, ach scheiße, das ist, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste rein, wenn man jetzt so weiterdenkt, aber der hat mich auch gewundert, dass er von Oslo nach Brüssel mit dem Taxi gefahren ist, obwohl er diese Finanzprobleme hat. Das muss dann ja auch nicht sein, würde ich sagen. Stimmt, das hat er während des Vulkanausbruchs. Ja, ja, wegen der Eyjafjallajökull oder so. Wie auch immer, John Cleese hat ihn zusammengeschrieben mit dem inzwischen verstorbenen Graham Chapman. Und die beiden haben sehr oft zusammengearbeitet, obwohl die eigentlich ganz unterschiedliche Arbeitsweisen hatten, also auf ganz unterschiedliche Weisen auch zu Ideen gekommen sind. Und das Besondere an dieser Zusammenarbeit war, dass sie, also dass Cleese sich an eine Schreibmaschine gesetzt hat und der hat drauf losgeschrieben, präzise, aber er hat was getan. Chapman auf der anderen Seite saß daneben und hat nichts gemacht. Also Cleese schreibt diesen Parrot-Sketch, redet vor sich hin dabei und er schreibt und er schreibt. Und da ist dann dieser tote Papagei die Hauptfigur und irgendwann ist das dann auch praktisch fertig. Und Chapman merkt an, dass dieser Papagei aber unbedingt ein Norwegian Blue sein müsse. Und das ist eine Art, die überhaupt nicht existiert, aber die diesen Sketch irgendwie auf eine andere, absurdere Ebene hebt. Und ich weiß nicht, eigentlich wiederhole ich damit auch nur das, was ich bereits gesagt habe. Also, dass neben der jeweiligen Geschichte einer Person spielt Zufall bei der Entwicklung einer Idee eine Rolle. Und also hätte Cleese nicht mit den Papageien angefangen, wäre die Art Norwegian Blue nie geboren worden. Also hätte Chapman einen anderen Partner zum Schreiben gehabt, dann hätte es womöglich gar keinen Sketch gegeben. Und ich habe da darüber nochmal was rumgeschickt, dass Eric Idle gesagt hat, also der auch bei Monty Python in der Truppe war. Ach Gott, in welcher E-Mail war das? Ach, wir brauchen das jetzt auch nicht rein. Wir können es einfach zu den Links packen. Aber ich glaube, das war jetzt schon fast doppelt gemoppelt. Ja, aber es ist schön erklärt gewesen nochmal. Ja, fand ich auch. Ja. Ach, ich glaube, ich habe es gefunden. Ist es dieses RSA Animate? Nee. Nee, das ist wiederum was ganz anderes. Ach, verdammt, tut mir leid. Das ist jetzt auch Wurst. Wir können ja. Wir wollten ja mit was anderem jetzt weitermachen. Grober Cut hast du ja gesagt. Das ist immer so das Blöde mit der Technik. Weil, also die beiden schicken mir ja dann irgendwie so Links und dann kann ich hier von meinem super Hightech-Terminal diese O-Töne, die dann zum größten Teil wahrscheinlich von YouTube kommen, einspielen. Aber leider haben die Jungs ihre E-Mails nicht so wirklich beschriftet und ich müsste jetzt erst alle Links durchklicken. Aber drei E-Mails. Ja, aber ich werde sie demnächst besser beschriften. Bitte, ich bitte darum. Genau. Apropos besser beschriften, Dinge besser tun, Dinge besser machen als jemals zuvor. Ich fühle mich fast schon schlecht deswegen, aber ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich es noch niemandem erzählt habe. Oh, ich habe die Fronten gewechselt. Du hast bei Facebook gekündigt und bist bei MySpace eingestiegen. Nee, aber fast so eine ähnliche Richtung, aber wenn, denn eher andersrum. Ich habe jetzt einen Mac. Ja, du hast einen Mac. Richtig. Und das ist doch schon immer so leichte Tendenzen dahin, oder? Nee, im Gegenteil. Also ich meine, abgesehen davon, dass Christian als Zweitnamen vor seinem Nachnamen dann doch sowas wie freie Software, Open Source und Open Community trägt, ist das, glaube ich, schon eine ziemliche Neuigkeit, wenn man das Geschäftsmodell oder die Geschäftspolitik von Apple sieht. Das ist wahr. Doch sehr weit davon. Wir wissen natürlich, dass es nur daran gelegen hat, weil Christian sich schlecht gefühlt hat gegenüber Steve Jobs, der ja schwer krank ist, jetzt neuerdings. Ja. Und Christian wollte was gegen muss man auch Apple, wo die Aktie jetzt eingebrochen ist, um was weiß ich nicht. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Wie sehr sowas an einer Person hängt, an einer einzigen Person. Das finde ich so. Ich meine, Steve Jobs ist ja natürlich auch eine gottgleiche Person bei den, wie sagt man denn eigentlich, Macianern, Appleianern, ich weiß es nicht. Also das ist, aber er ist ja noch nicht mal tot. Er ja. ist mal als Chef zurückgetreten. Das ist ja irre. Ja, aber es ist ja nun mal so, dass Apple, also dass er Apple erfunden hat quasi und er hat die ganzen Naja, er hat immer eigentlich nur PR gemacht. Er hat immer nur PR gemacht von Anfang an. Er hat nie irgendwie was groß erfunden. Er war dabei, als Apple erfolgreich war in den 80ern mit dem Macintosh. Er hat zusammen mit Wozniak den ersten Computer mit einer Maus erfunden. Und dann ist er ausgestiegen. Er hat quasi Windows erfunden. Genau, und dann ist er ausgestiegen und dann ist Apple total abgestürzt. Dann ist Apple total abgestürzt und war wirklich kurz vor der Insolvenz, ja, und dann ist er wieder eingestiegen und dann kam halt der erste Computer, der iMac, der erste, die halt in diesen bunten Farben waren, und wo halt nur Bildschirm war, ja, diese Sachen, und da ist Apple dann wieder abgegangen und er wird verbunden mit iPod, iPhone, iPad. Und jetzt haben sie angeblich einen geschätzten Börsenwert von irgendwie 350 Milliarden oder so. Das ist schon krass. Mehr als Google wohl auch. Nun erzähl doch mal deine Leidensgeschichte, wie du zum Mac kamst. Nee, das ist keine Leidensgeschichte. Also mein alter Computer, also PC, so, der war ja irgendwie schon ziemlich alt und laut. Und ich wollte halt irgendwie gerne einen Rechner haben, der sehr, sehr, sehr, sehr leise ist. Und dann habe ich halt umgeguckt, was es so gibt. Und eigentlich wollte ich mir ein Notebook kaufen. Und war dann auch irgendwann, hab mir mal so ein MacBook und sowas angeguckt, das fand ich irgendwie auch ganz gut, aber das war mir immer noch zu laut, obwohl jetzt vielleicht andere Leute sagen, was hat der denn für eine Meise, das ist doch überhaupt nicht laut. Nun ja, aber wenn man weiß, dass du in deinem Arbeitsraum auch Sachen aufnimmst, dann werden das viele Leute verstehen. Ja, naja, und auf jeden Fall bin ich dann bei einem Mac Mini gelandet, weil der quasi lautlos ist. Also das hätte ich selber niemals für möglich gehalten. Und das vor allem, das ist ja so ein kleines Ding, ne? Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, 20 mal 20 mal 7 oder 8 Zentimeter, also 8 Zentimeter hoch und 20 mal 20 Zentimeter so in der Breite und Tiefe. Und das Ding hört man halt einfach nicht und das ist super. Und das war eigentlich so der einzige Grund. Das war ein Grund. Und glaubst du nicht, dass du so ein bisschen auch einfach beeinflusst worden bist von diesem ganzen Medien-Heini-Umfeld, in dem du dich bewegst? Ein Grund, weshalb ich sonst immer auch bei Microsoft war, ich war nie glücklich mit Windows, ich habe das immer eigentlich gehasst, habe ja deshalb auch immer parallel auf einer anderen Partition Linux gehabt, aber was mich einfach immer gebunden hat an Windows oder an Microsoft, war letztendlich Adobe, wegen Adobe Audition, weil das Programm ist, mit dem ich Schneiden wirklich gelernt habe und internalisiert habe und ich mit diesem Programm einfach wunderbar arbeiten kann, Punkt. So, und das Schöne ist jetzt aber, dass noch nicht allzu lang gibt es jetzt für Mac so eine Beta-Version, eine offene Beta-Version von Adobe Audition, für Lau auch. Und die ist perfekt, also die ist besser als die aktuellste Microsoft-Version und die ist super. Und ja, das, als ich gehört habe, dass es das halt für Mac gibt und es gibt es halt nur für Mac, habe ich halt gedacht, okay, jetzt ist auch die letzte Hürde genommen, jetzt kann ich einfach mal wechseln. Und ja, so kam das dann halt eigentlich. Und ich bin einerseits super zufrieden, weil die Performance und so, das ist schon eine ganz andere, als man das irgendwie von einem Windows-System gewöhnt ist. Aber es gibt auch ganz, ganz viele Dinge, die mich total annerven. So, also zum Beispiel allein so tastaturtechnisch, dass ich jetzt irgendwie neue Tastaturbelegungen und sowas lernen muss. Und dass es einige Programme, die ich irgendwie immer herzgeschlossen habe, wie zum Beispiel so diesen Total Commander, den man noch aus DOS-Zeiten kennt, den es ja auch dann später gab, den ich irgendwie immer benutzt habe, den gibt es halt nicht. Und ich habe noch kein vernünftiges FTP-Programm gefunden. Und ach, das sind noch ein paar andere Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist das eine totale, keine Ahnung, das ist ja, als wenn man vom Katholik wie heißt das andere? Protestant. Das könnte auch Moslem sein. Oder genau. Also, ich würde sagen, das sind die Unterschiede zwischen Katholik und Buddhismus vielleicht irgendwo. Also, oder Hinduismus, ich meine, Buddhismus hat so einen positiven, ich will das ja so positiv sprechen, aber es ist schon ein bisschen krasser. Ja, nee, aber das ist halt schon eine krass andere Welt so, die auch sehr, also sehr viel anders sich darstellt, als ich es vorher gedacht hätte. Ich muss zugeben, es ist im Grunde genommen eine ziemlich peinliche Offenbarung, aber mich würde schon das Image stören, wenn mich Leute mit Apple sehen. Also es ist mir eklig, selbstgerecht und hip, dieses Image. Und deswegen, das Problem, das ist sehr richtig. Dieses Hip-Image stört mich auch, aber nicht so krass, wie dass ich mit diesen Geräten einfach etwas unglaublich Weißes, Aufgeräumtes und irgendwo Lebloses verbinde. So wie halt dieser in diesem Film, wo dieses, wie heißt es, Wall-E, genau, der Film, wo dann dieses andere total Apple-artige Roboterwesen kommt und halt einfach, das ist alles so aufgeräumt, ja, und ich finde immer, also ein Apple-Produkt auf meinem Schreibtisch würde sich beißen, habe ich immer das Gefühl, ja, das kann für mich keine, strahlt für mich nirgendwo Gemütlichkeit aus, sondern immer nur kalte Designer-Wohnung, ja, wo halt irgendwie alles in Weiß gehalten ist und Glas und das ist halt überhaupt nicht meine Art, mich wohlzufühlen oder gemütlich zu fühlen, also das ist das Image, klar wird es auch Leute geben, die mit ihrem Apple sich gemütlich auf dem Sofa fühlen und das auch vielleicht irgendwo ich gemütlich weiß, einbauen ich weiß können. Genau, aber ich das, weiß genau, ja. was du meinst. Und das geht mir ja eigentlich genauso. Also bei mir, ich bin jetzt auch nicht so jemand, dass ich irgendwie so dieses Gerät irgendwie in den Mittelpunkt stellen würde und dass das irgendwie für jeden sichtbar irgendwie positioniert wäre. Bei mir steht das irgendwie rechts im Regal, man sieht das eh nicht. Aber darum geht es mir halt auch überhaupt nicht. Ne? Ich finde das im Gegenteil. Also was mich eigentlich noch sehr viel mehr stört und es ist auch, glaube ich, was dich sehr viel mehr stört, ist natürlich, was du schon gerade angesprochen hast, die Firmenpolitik. Schon alleine diese ganze App-Geschichten. Ich find diese Entwicklung echt schlimm, vor allem in Bezug auf das eigentlich ja so historisch gesehen offene Internet, dass das jetzt auch noch auf den Homecomputern auch noch stattfindet. Ich meine, der App Store für Apple PCs, also für MacBook und also für das normale macOS, jetzt nicht fürs iPhone oder iPad, ist ja jetzt auch gestartet, sprich Apple will jetzt auch noch so weit gehen, dass der komplette Softwarevertrieb über App Stores abgewickelt wird. Sprich, wenn du ein Entwickler bist oder eine Firma, musst du auch den Segen von Steve Jobs bekommen, um dort deine Software anbieten zu können. Und gleichzeitig verspricht sich Apple dadurch natürlich, wie auch schon bei dem App Store, 30% von den Kosten kriegt halt Apple für den Vertrieb, obwohl ich jetzt mir bei den Zahlen nicht sicher bin. Auf jeden Fall schneiden die sich ein Stück ab und die haben halt natürlich die komplette Kontrolle, können sagen, wie viel, was, wie, wann, wie oft runtergeladen wurde und können halt ihre Fühler in die Welt der Nutzer noch weiter ausbreiten. Übrigens, ich glaube, diese Woche wird die 10 Milliarden, lasst euch das mal auf einer Zunge zergehen, 10 Milliarden Download-Grenze in diesen App-Stores gebrochen. Wieder so etwas, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ja, womit wir einen schönen Bogen über die Zahlen geschlagen haben. Ja, aber mir ist noch eben was anderes aufgefallen. Du hast auch wieder gesagt, wenn man, da muss man Steve Jobs erst fragen. Und du machst genau das, was die Leute an der Börse doch eigentlich auch machen. Genau, oder? Das. Da ist mir eben noch was ganz anderes Tolles zu eingefallen. Das war natürlich jetzt ironisch gemeint, ne? Also ja, das ist nicht aber, so, dass man da wirklich... Das ist genau der das ist im Grunde genommen der Punkt. Ja, aber dieser Kult wurde doch über Jahrzehnte aufgebaut. Das ist auch so, wenn du eine E-Mail an Apple schreibst, dann kommt eine E-Mail an dich zurück, steve@apple.com. Das ist ja eigentlich nicht nur Apple. Ich meine, bei MySpace, da saß dann auch Tom oder Marky bei Facebook. Aber ich wollte kurz noch was sagen. Ganz kurz nur. Ein Filmtipp. Ihr kennt vielleicht Erwin Pelzig, das ist ein bayerischer Komiker. Eigentlich heißt er Frank Markus Barwasser. Der hat einen Film gemacht vor ein paar Jahren, den ich neulich mal im Fernsehen gesehen habe, glücklicherweise. Und der heißt Vorne ist verdammt weit weg. Bitte merken und angucken. Da bin ich jetzt irgendwann vor ein paar Tagen im Netz drüber gestoßen. Es geht nämlich auch um eine AG, die arg an Personen hängt. Mhm. Und es ist alles sehr kritisch gehalten. Aber das passt zu diesem Thema ganz gut. Peter Licht hat übrigens die Musik gemacht. Sehr gut. Ja. Ich wollte noch was zu dem neu erstandenen Gerät und Apple sagen, irgendeine Kleinigkeit. Und zwar würde ich gerne wissen, Christian, wie funktioniert ein Android-Handy, das man an einen Apple-Computer anstöpselt, um irgendwas zu machen. Funktioniert es? Können Android und ein Mac OS zusammenarbeiten oder ein Apple OS? Habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber also das Android wird definitiv als externer, also man kann es halt einfach mounten und als externer Datensprecher. Ja. Aber inwiefern jetzt Angst, die Kommunikation? Ich hätte ja auch Angst, dass es anschließt und einfach sofort irgendwie explodiert. Brennt oder sowas. Nee, aber das stimmt schon. Also ich höre das halt immer von Leuten so, dass die Apple-Geräte untereinander super kompatibel sind und dass es da irgendwie keine Probleme gibt und dass das natürlich auch ein Grund ist, weshalb Leute wenn die irgendwie ein MacBook haben, auch ein iPhone haben und ein iPad und keine Ahnung was, weil das alles untereinander super miteinander funktioniert. Ja. Ja. Ja, hätten wir das auch abgehandelt. Schaffen wir noch ein weiteres Thema? Klar. Wir schaffen noch ein Mini-Thema und zwar möchte ich dann doch, ich würde dann doch nochmal ganz gerne über Bensky reden. Über eigentlich was? Schon ein, ach, über Bensky. Bensky. Bensky? Sehr, also Bensky. Die eBay-Auktion. Richtig. Aber warum also Bensky? Ich denke, der heißt Banksy. Banksy, meine ich auch. Ja, ist doch egal, wie ich das jetzt sage hier. Na, aber warum sagst du denn Bensky? Weil ich alles Mögliche irgendwie ausspreche. Ach so. Ich sage ja auch nicht Henning und Christian, ich sage... Na? Ja, doch, ich sage Henning. Okay, Banksy, egal, ja, bleib. Ich sage auch Apfel. Nee, nicht Apple. Nee, gar nicht. Ja, also, ich möchte über diesen Menschen sprechen, nicht über den Menschen, weil ich finde übrigens, dass es gibt so einen schönen Graffiti-War in London, von einem anderen Künstler, der sich die ganze Zeit battelt mit ihm. Vielleicht muss man noch mal kurz erklären, was Banksy, wer Banksy, ich meine, das weiß man nicht so ganz genau. Nee, noch das nicht. Muss man nicht sagen. Nee, oder? Okay. Nee, großer Street-Art-Künstler, Punkt. Genau. Also ehrlich gesagt, das ist schon so ein bisschen, der ist schon ein bisschen, naja, also ich würde ja sagen, er hat eine Welle ins Leben gerufen und diese Welle, also er schwimmt schon hinter der Welle, so ein bisschen. Er ist immer noch der Größte und der Teuerste und sonst was, aber er ist nicht mehr so Street-Art, wie Street-Art irgendwie noch ist. Egal. Auf jeden Fall, da kann ich ja gleich weitermachen, gab es eine Auktion. Ach, dazu muss man sagen, dass Banksy, wie sagt ihr das eigentlich? Banksy? Ach, vergiss es. Ja, vergiss es. Auf jeden Fall, niemand weiß, wer er ist. Er ist anonym, das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Und es gab eine eBay-Auktion, auf der die Identität versteigert werden sollte. Und da statt als Produkt hätte man bekommen können einen Zettel, einen kleinen weißen Zettel, wo drauf steht, most certainly, die Identität draufsteht, also höchstwahrscheinlich, aber halt nicht auf jeden Fall. Ja, also es wurde nicht versichert, außer mit Privatauktion und Umtausch ausgeschlossen und so, kennt man ja, das Kleingedruckte bei eBay-Auktion. Auf jeden Fall, als ich sie entdeckt hatte, und ich bin, glaube ich, über den schönen Blog rebelart.net drauf gelandet. Der hatte die verlinkt. Sollen ja hier auch mal die Leute schön nennen, wo wir denn drauf gekommen sind. Und da war sie bei knapp über 100.000 Euro, glaube ich. Ich glaube, es war ein Euro angegeben, da wo ich war. Und das war schon unglaublich viel. Habe ich mich schon gedacht, wer wirft das Geld weg? Christian hatte mir im Technik-Check vorher gesagt, dass sie als erst gesehen hat, bei wie viel? 999.000 war? $999, genau. Also, fast eine Million. Fast eine Million war. Und jetzt ist sie rausgenommen, das Ganze. Schon zum, ja, ich weiß, schon zum zweiten Mal, glaube ich, rausgenommen. Genau. Ja. Das Großartige finde ich daran, dass diese Auktion erstmal wahrscheinlich fingiert war und definitiv ein Kunstprojekt. Ich würde da drauf, also entweder, es kann auch ein riesen Arschloch gewesen sein, der halt ein alter Freund von dem, der halt vielleicht auch einfach mal teilhaben wollte an ganzen Kohle und damit also Sprühdosen hinterher schleppen durfte. Angeblich, also auf dieser eBay-Auktionsseite stand so mehr oder weniger, dass derjenige das aufgrund von Tax Records, also so von Steuer, vom irgendwelche Finanzamtunterlagen, dass er das damit beweisen kann und dass er das daraufhin auch irgendwie zurückverfolgt hat. So stand es zumindest in dem Auktionstext. Das kann man natürlich alles nicht nachvollziehen. Ich glaube auch eher, dass es fingiert ist, dass es nicht echt ist. Vielleicht einfach nur, um zu zeigen, wie verrückt die Leute sind, die auch irgendwie noch das letzte Geheimnis dieser Welt unbedingt für sich haben wollen. Ja, und die denken, sie können dieses Geheimnis mit Geld lösen. Also und wie verrückt. Also erstmal ist der Kunstmarkt ziemlich verrückt. Ja, funktioniert übrigens wie die Börse ein bisschen. Große Blasen, die da aufgebaut werden. Und das halt wirklich, also da werden, vielleicht ist ja fingiert ein bisschen Geld, also viel das hochgetrieben worden, dass es schnell weit oben ist, aber dass trotzdem dann Leute. Und wenn es bei 50.000 ist, sagen, okay, 60.000 zahle ich dafür. Und das ist wirklich, also dass sie für ein Blatt Papier so viel Geld hinschmeißen, zeigt auf der einen Seite, dass da auch andere Leute nicht mehr so richtig was mit Zahlen anfangen können und mit der Größe von Zahlen. Und halt einfach diese Verrücktheit, ja, das einfach mit Geld lösen zu können, weil wir wissen ja nicht, wohin damit. Und welchen Mehrwert hätte es? Ja, also auch sagen wir mal, welchen wiederverkaufbaren Mehrwert hätte das eigentlich? Na gut, das hätte es vielleicht sogar, aber welchen Mehrwert hätte es für die Kultur, wenn wir den Namen wüssten? Der ist doch bei null. So. Ja. Also außer, dass es halt Meldungen wäre und eine große Überschrift oder sonst was, aber mehr, der Wert wäre mehr. Also mehr das ein, wenn angenommen, nehmen wir mal an, das ist echt, ja, und würde die Auktion auch noch weitergehen, die ist ja jetzt, ich weiß gar nicht, ob die von eBay zurückgezogen wurde oder ob, keine Ahnung, das weiß man ja auch alles nicht, was da jetzt genau ja, passiert steht ist. Ja, da steht ja nie was, da steht nur, genau. The listing has been removed or this item is not available. So. Genau, aber nehmen wir doch mal an, das sei echt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das irgendein reicher Kunstheini ist, der einfach nur dieses Geheimnis für sich haben will. Und der würde das, glaube ich, gar nicht öffentlich machen. Ja. Weil ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die da sehr drauf abfahren, exklusive Informationen zu besitzen. Einfach nur, weil das das Einzige ist, was man heutzutage noch irgendwie so, ja, keine Ahnung, haben kann. Das, ja, aber das könnte doch sein. Komplett nicht. Ne, aber guck doch mal, irgendwie ein Kunstwerk. Ich würde sagen, wer da Geld anlegt. Das geht doch nichts ums Anlegen. Das geht um. Doch, es geht genau um. Genau das ist der Punkt. Die Millionäre, Leute, was ich glaube, die nicht ist, wissen, was die mit Leute dem Geld würden machen da, was weiß ich, keine Ahnung, was sie da jeweils bieten, 500.000 Dollar anlegen und würden versuchen, diese Information, wenn sie sich dann als wahr herausstellt, weiter zu verkaufen. Ja, das ist doch total lächerlich. Wieso ist das lächerlich? Aber welcher. Also. Okay, es sei denn, es ist genauso ein verrückter Typ, der da auch Geld für zahlen würde, aber wie... Das ist genauso interessant wie der Aufenthaltsort von Carmen San Diego. Das Ding ist, das lässt sich nur genau einmal weiterverkaufen und da müsste ein Monsterpreis für bezahlt werden, weil wenn einmal in irgendeiner Zeitung oder irgendeine Zeitung sagt, hier steht der echte Name jetzt drin, wir haben die Information gekauft, ja. Das wäre eine Zeitung und die könnte sich im Endeffekt ein einziges Mal verkaufen. Ein einziges Mal könnte sich aber auch sozusagen... Das ist enorm wertvoll für die Leute. Nein, pass mal auf, es könnte sich als super wertlos herausstellen, weil sagen wir, du musst ja ein besonderes... Ja, aber warum... Nein, warte, lass mich ausreden. Es ist ein besonderes App herunterladen, damit du halt sozusagen dann diese Zeitung bekommst, diese eine Zeitung auch nur, oder du lädst diese Zeitung runter, und diese Information von der Zeitung und dem Artikel dazu kostet $100, ja? Die machen das so hoch, weil Leute denken, sie kaufen das. Warum sind aber denn sobald einmal die Information veröffentlicht worden, Jochen? Ja, nein, aber ja, pass mal auf, das war eine andere Zeit. Die haben damit Geld gemacht, ja, aber heute wäre diese Information einmal draußen und dann würden halt... Diese Person würde sagen, ich habe es gekauft, wisst ihr was, der Name ist so und so und würde es bei Twitter rausholen, dann würden 1000 Leute das retweeten und ich hätte 0 Cent dafür bezahlt, gar nichts und ich hätte die Information. Du kannst doch mit so einer Information nicht mehr so den Geld, das nicht mehr verkaufen. Weil damals, als die Hitler-Tagebücher raus waren, ja, das war noch ein Monopol, ein Druckmonopol. Da konntest du, klar, da konnten die Leute kopieren gehen, aber damals war es auch noch teurer, ein ganzes Buch zu kopieren. So, aber heute ist das doch, die Information an sich ist so nichts mehr wert, das weil sie jeder hat. Mit Image zu tun. Ja, und dieses Image hast du auch, wenn du hast doch viel mehr davon als reicher Künstler. Deswegen würde ich Christian zustimmen, wenn du sagst, ich habe die ultimative Information, ich habe nur ich, zwar niemand sonst. Deswegen, wenn du sie niemandem erzählst, bringt es dir gar nichts. Aber guck mal, das ist doch... Aber genau das sagen, macht doch diesen Reiz aus für jemanden. Das ist genauso, könnt ihr euch an die Szene bei Pulp Fiction erinnern? Mit diesem ominösen Koffer, wo angeblich die Seele von Miss Alice Wallace oder keine Ahnung, was da nun letztendlich drin war, immer wenn der Koffer aufgemacht war, dann hat es so geleuchtet und die Leute haben, also derjenige, der dann vor dem Koffer gesessen hat, hat so, oh, so einen Blick gemacht. Und man hat sich als Zuschauer gefragt, was zum Teufel ist in diesem Koffer? Und genau das ist der Effekt. Und derjenige, der denn den Namen hat, hat diesen Koffer. Und wir sitzen hinter dem Koffer und sehen oder wissen, dass er jetzt in diesen Koffer gucken kann. Aber die Sache ist auch, wenn der Koffer über... Also ich meine, wir haben ihn ja gesehen, den Koffer. Wir haben auch nicht gesehen, was drin ist. Ja, aber... Wir haben jetzt den Koffer auch gesehen, und zwar die eBay-Seite. Wir wissen, dass da... Ich weiß, wer Banksy ist, ich erzähle es euch aber nicht. Das bringt ihm überhaupt nichts. Es bringt ihm höchstens dann etwas, wenn er es einmal erzählt. Ich finde, und da kann er auch noch sagen, aber bitte dicht halten, alter Junge. Das wird nicht passieren. Mm. Ich finde, das ist super. Irgendwie ist die Qualität gerade schlecht, aber egal, müssen wir durch. Jochen, du klingst blechdosenmäßig, aber das ist wahrscheinlich einfach Skype. Ja, es ist Skype, weil es bei dir genauso, ich höre dich auch ähnlich. Was ich sagen wollte ist, und ich möchte das damit abschließen, Es wäre großartig, wenn einer vielen YouTube-Mashup-Leute die Szene rausnehmen würde aus Pulp Fiction und würde die Szene nehmen und alle gucken rein und es leuchtet. Und dann werfen wir einen Blick in den Koffer und es liegt ein Zettel mit Banksys Geheimidentität. Das fände ich übrigens einen richtig schönen Mashup. Dann könnte man bitte jemand basteln. Weil das ist doch, um das abzuschließen, das Ganze wäre, das wäre wirklich schön, das würde sehr gut zusammenpassen, das Ganze. Ja. Da ist nämlich die Geheimidentität drin. Dann müssten die Leute dich aber als Urheber angeben, weil du ja die Idee hattest jetzt. Ja, und den Film und so. Genau. Ja, YouTube habe ich auch nicht gefunden. Leider nicht, Jochen, leider nicht, das wäre gut. Ja, dann würden wir wahrscheinlich auch keine Soundprobleme haben. Ja, erstmal das und wir würden womöglich auch keinen Podcast machen. Wir würden vielleicht eher so, oder du doch, viel mehr, weil du stinkreich wärst, womöglich eher mitbieten auf die Geheimidentität von Banksy. Stimmt. Wahrscheinlich mit dann mir in einem Heißluftballon sitzen und quer über die Erde fliegen und einen Podcast machen. Ich glaube, 1,5 Milliarden Dollar hat damals Google bezahlt für YouTube, meine ich. Das war relativ wenig, würde ich sagen, wenn man mal bedenkt. Ja, komm, es ist relativ wenig, wenn man bedenkt, was YouTube heute wert ist. Also, naja, die machen halt so mehr oder weniger plus minus null, glaube ich, ne? Also, ja, aber YouTube Gewinn hat den Wert von YouTube hat den Wert von Google gesteigert, ganz ja, also. Definitiv. Ich meine, diese Webseite ja ist Kulturgut weltweit. Also das ist gar nicht mehr wegzudenken. Ja. Aber ich meine ja, die machen jetzt rein wirtschaftlich gesehen, machen die nicht groß Plus damit. Ja, aber YouTube ist was wie eine Marke, die nicht mehr weg ist, wie jetzt im kleinen Nivea oder Nutella. Das ist ein kollektives Gedächtnis geworden. Das ist ein Kulturarchiv, ein kulturhistorisches Archiv von zeitpopkulturellen, weiß ich was, Dokumenten. Das ist und nicht mehr wegzudenken. Und Katzen. Ja gut, ja. Jetzt haben wir ganz viele Sachen, die wir eigentlich heute auch noch besprechen wollen, gar nicht mehr geschafft, aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil es gibt ja auch noch eine spätere Möglichkeit in, weiß ich nicht, ein paar Wochen, wenn wir uns wieder zusammenfinden, über andere viele tolle, schöne Dinge zu reden, weil wir sind jetzt bei einer Stunde und fast 7 Minuten. Über 7? Na, auf meinem Aufnahmegerät sind jetzt ach eine so, Stunde. Ach, das Gespräch hat länger gedauert, als du hast ja erst später den Aufnahmeknopf gedrückt. So ja. Sieht's ja aus. Ja. Deswegen, aber da haben wir die Leute jetzt, alle Zuhörer, bei denen wir uns jetzt hier nochmal ganz herzlich bedanken, für die bis jetzt dran geblieben sind, genug, würde ich sagen, vollgequatscht haben. Genau. Ja. Und wir sprechen uns dann einfach an späterer Stelle nochmal. Genau. Ich hoffe, dass es diesmal, also ich rede jetzt zu euch beiden nur, ja. Ich hoffe, dass das diesmal nicht wieder so lange dauert. Dass wir uns zusammenfinden. Wie gesagt, ich habe das euch auch schon mal off-air gesagt, dass ich das schön fände, wenn wir das regelmäßig schaffen. Hast du jetzt die Stopptaste gedrückt? Nee. Wir haben noch nicht Tschüss gesagt, oder? Achso, dann sagen wir doch erstmal schnell Tschüss, bevor wir zu so etwas wiederkommen. Nein. Aber ich stimme da drüber ein. Das machen wir jetzt, das ist ein näheren Termin. So. Genau. Und falls das jemand hört, Feedback ist immer gut. Was ist gut, was ist scheiße? Ja. Genau. Alles klar, dann sagen wir jetzt hiermit Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.